Ein Abend rund um das Thema Schönheit. Erfahren Sie mehr über die neuesten Trends der ästhetischen Medizin und besuchen Sie unseren Gratis-Info-Apero am Donnerstag, 18. März im Hotel Sedam Plaza in Pfäffikon-Schwyz. Jetzt anmelden unter www.swissesthetics.ch.